Christen, oh wie man mich gut erzog. Also nahm ich es mit der Wahrheit sehr genau und schlug sie mir auch manches Mal ein Auge blau. Sagten mir die Kumpel, als ich unaufrichtig war, sage, was du denkst, dann kommen wir schon irgendwie klar. Also sagte ich, alles so, wie ich es mein.